Die 23.000 Seelengemeinde Pikalovo in der Nähe von St. Petersburg genießt inzwischen russlandweiten Ruhm. Jetzt ist sogar Ministerpräsident Wladimir Putin eingeflogen und hat vor laufenden Fernsehkameras unter anderem Oleg Deripaska abgekanzelt, den vor kurzem noch reichsten Mann Russlands und demnächst wohl Anteilseigner beim deutschen Autobauer Opel. Ich habe entschieden, unser Treffen hier in Pikalovo abzuhalten, denn ich wollte mir mit eigenen Augen ein Bild machen und Anlass zur Freude gibt es wenig. Aber ich wollte auch, dass die Urheber sich ansehen, was sie hinterlassen haben. Und ich sage Ihnen, den Urhebern, Folgendes. Sie haben tausende Menschen zu Geiseln ihres Ehrgeizes, ihrer Unprofessionalität oder einfach ihrer trivialen Gier gemacht. Das ist absolut unzulässig. Und wo ist sie denn nun, die soziale Verantwortung unserer Geschäftsleute? Gerade einmal 500 Menschen dieser sogenannten Monostadt, deren Existenz von drei seit Monaten stillgelegten Fabriken abhängt, haben jetzt bewirken können, dass Wladimir Putin, für die meisten Russen immer noch die Nummer 1 im Staat, als oberster Feuerwehrmann einfliegen musste, um einen gefährlich schwelenden sozialen Brandherd zu löschen. 500 Bürger von Pikalovo haben die wichtige Fernstraße nach St. Petersburg blockiert, am Ende einen riesigen Verkehrsstau ausgelöst, damit aber auf ihr Hauptproblem aufmerksam gemacht. Lohnrückstände an etwa 2500 Arbeiter in Höhe von umgerechnet knapp 1 Million Euro. Die Menschen können nicht einmal mehr ihre Strom- und Heißwasserrechnungen bezahlen. Die Folge, sie sitzen im Dunkeln und es gibt nur noch kaltes Leitungswasser. Da platzt ihnen der Kragen. Sie gehen auf die Straße, fordern lauthals Arbeit, doch die Fabriken stehen immer noch still. Als sich der Protest nicht mehr verschweigen lässt, reagiert der Gebietsgouverneur blitzartig mit einer Zahlungsanweisung über 5 Millionen Rubel, rund 115.000 Euro. Doch auch die Zentrale in Moskau ist aufgeschreckt. Wütend zitiert Putin Deripaska, dem die Zementfabrik in Pikalovo gehört, an Ort und Stelle, wirft ihm Papier und Kugelschreiber hin und fordert ihn auf, schriftlich zu erklären, die Fabrik wieder ans Laufen zu bringen. Mit seinem kalkuliert raubeinigen Auftritt hat Putin im ganzen Land demonstrieren wollen, dass sich Moskau auch in Zeiten der Krise um die Nöte der Provinz kümmert. Und viele seiner Landsleute werden es vor dem Bildschirm geradezu genossen haben, wie er mit dem Superoligarchen Deripaska buchstäblich Schlitten gefahren ist. Doch, so merken Beobachter leise ironisch an, Pikalovo ist kein Einzelfall in Russland. Monostädte mit vergleichbaren Strukturproblemen gäbe es hier Hunderte, Tausende. Will Putin, will gar Staatspräsident Medvedev künftig jedes Mal einfliegen, wenn verärgerte und verzweifelte Menschen irgendwo in den Weiten Russlands zu ähnlichen Methoden greifen wie die Bewohner von Pikalovo? Diesen Präzedenzfall gibt es jetzt. Immerhin, so der Soziologe Michail Gorschkow von der Russischen Akademie der Wissenschaften, jüngst bei einer Tagung zum Thema Alltag in der Krise, veranstaltet vom Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Moskau. Umfragen seines Instituts hätten ergeben, dass die Russen in der Krise ihrer Regierung überwiegend noch vertrauten und die Schuld daran dem Westen, vor allem aber den USA, gäben. Allerdings, so Gorschkow weiter, in Krisenzeiten fokussiert sich alles auf unser Zweier-Tandem Putin-Medvedev. Deren Beliebtheit ist zwar gesunken, das bestätigen auch andere Institute, aber sie ist nicht nennenswert gesunken. Dass die Krise, die nach Schätzungen der Weltbank im laufenden Jahr zu einem Rückgang des russischen Bruttoinlandsprodukts um 4,5% führen dürfte, für eine gesellschaftliche Renaissance der Opposition, der Politik sorgen könnte, hält Gorschkows Kollegin Natalia Tichanova hingegen für wenig wahrscheinlich. Und dennoch, die Machtelite verfolge die Entwicklung und die Stimmung im Land sehr aufmerksam. Die erste Nagelprobe, so vermutet Tichanova, sei für Anfang Herbst zu erwarten. Wenn wir dann auf eine zweite Krisenwelle stoßen, könnte für die Führung das Problem entstehen, dass womöglich andere Bevölkerungsgruppen bereit wären, sich einem Protest anzuschließen. Das wären vor allem die Büroangestellten, die sich bisher ruhig verhalten haben. Doch deren Rücklagen dürften bis zum Herbst ebenfalls weggeschmolzen sein. Unsere Arbeiter und Dorfbewohner dagegen, die haben seit Jahrzehnten Mechanismen entwickelt, wie man unter Bedingungen fehlender Ressourcen lebt und überlebt.